gleich und ungleich ist ungleich zu machen. Und deswegen sage ich, da bin ich jetzt wieder bei meinem Heimspiel, wir sind im Verhältnis zum Juden ungleich oder der Jude ist uns ungleich und kann deshalb nicht die gleichen Rechte und Gesetze für sich in Anspruch nehmen, wie wir sie für uns wollen. Und dieser Gedanke muss rein. Und dann ist es eben, die Juden sind ungleich und nicht gleich. Und den Juden darf man nicht die Presse überlassen. Den Juden darf man nicht den Wucher überlassen. Ja, nicht? Das hat aber wieder mit den Gesetzen nichts zu tun. Natürlich, wir werden den Juden den Wucher nehmen. Und werden sagen, Kredite gegen Zins geben nur noch staatliche, kommunale und genossenschaftliche Banken. Und jeder Private, der einen Kredit auf Zins gibt, kann nicht zu Gericht gehen und ihn einklagen. Ja, das gilt aber für alle, nicht nur für die Juden. Also genau, muss doch ja, sicher, natürlich. Aber es ist aber das Gesetz, was den Juden die Macht nimmt. Insofern, aber es ist ein allgemeines Gesetz, was für alle gelten soll. Nach Hegel ist jedes Moment des Begriffs an sich selbst das Gegenteil seiner selbst. Nicht? Und das ist genau dieser Punkt, den Sie angesprochen haben. Aber da muss man eben wissen, gleich ist gleich und ungleich ist ungleich. Und wir unterscheiden uns von den Juden, sind also ungleich. Und doch sind wir alle Menschen. Und das ist ja das, was ich versuche klarzumachen. Ich will ja die Juden nicht verdammen und umbringen und sonst was, nur als Minusseelen sehen, sondern sie haben im heilsgeschichtlichen Plan Gottes eine ganz bestimmte Rolle. Die Negativität ist für uns ein wesentliches Moment der Freiheit. Goethe hat das im Faust gesagt, Mephisto ist in der Studierstube, war erst ein Pudel und jetzt der Kerl, und da fragt Faust, wer bist du? Und dann antwortet er, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Das heißt, diese Negativität der Juden gehört zu uns, zu unserer Freiheit. So sind sie gerechtfertigt, aber dann ist eben auch gleich das endliche Moment, sie sind endlich und jetzt sind sie an dem Punkt, wo sie sich der Welt, den Menschen kenntlich gemacht haben. Wir erkennen sie jetzt und wenn wir sie erkannt haben, das ist wie bei Rumpelstilzchen, endet die Macht der Juden, weil wir ganz einfache Handgriffe jetzt zu tun haben. Ihre große Machtbasis ist der Wucher und es ist die Herrschaft über unsere Köpfe dadurch, dass sie die Medien über den Wucher dominieren. Beides muss man ihnen nehmen und dann sieht sie nur noch eine kleine Zahl von menschlichen Wesen, die dann auch von den menschlichen Gemeinschaften, in denen sie leben, absorbiert werden können. Dann gilt eben das, was Himmler in einem Memorandum für Adolf Hitler geschrieben hat, es widerspricht der germanischen Gesittung, die Juden, nur weil sie Juden sind, zu töten. Und dann ist die Frage, wie werden wir dennoch mit ihnen fertig? Und dann ist es eben diese geistige Auseinandersetzung und dann das, was wir politisch zu tun haben, ist genau das, was die Nationalsozialisten politisch tun wollten. Sie haben ihnen die Bürgerrechte genommen. Sie können nicht wählen, sie können nicht ihre Leute irgendwo reinbringen, weil sie uns feindlich gesonnen sind. Und wer wählt denn seinen Feind als Repräsentant für seine Interessen? Man hat ihnen den Wucher genommen und man hat ihnen die Medien genommen. Genau das ist heute auch fällig. Ja. Wieder fällig. Nötiger denn je. Ja. Ja. So, jetzt haben wir halb elf, jetzt machen wir Schluss. Also, schönen Dank erstmal. Großartig. Großartig.